Auch Rechtsanwalt Aal sieht die Urheber des Mordes in hohen politischen, das heißt freimaurerischen Kreisen und sagt, Zitat, dass die betreffenden Kreise politisch gewesen sind, folgt nicht nur daraus, dass es sich um eine hochpolitische Angelegenheit handelte, sondern dass in diesen Ländern die höheren Freimaurer würden stets mit hochpolitischen Stellungen vereint waren. In Frankreich waren unter anderem Poincaré, Clemenceau, Viviani, Domergue, Briand, Millerand, Ribaud, Delcassé, Joffre und andere. In England Sir Edward Grey, Lord George, Churchill, Haldane, Asquith, Buchanan. In Russland die Kreise der Großfürsten Iswolski, in Italien Sonnino und in den Vereinigten Staaten Wilson und so weiter Freimaurer. Zitat Ende. Auch Sassanow war Bruder Freimaurer und König Eduard VII. Selbst angenommen. Der ganzen Auffassung über die Beteiligung der Freimaurerei an der Ermordung des Thronfolgers schließt sich auch erfreulich klar das Aprilheft 1928 der Kriegsschuldfrage, Berliner Monatshefte für internationale Aufklärung, an. Es bringt einen Aufsatz des österreichischen Diplomaten Dr. Friedrich Ritter von Wiesner, der als Beobachter des KK-Ministeriums des Äußeren an dem Prozess gegen die Mörder des Erzherzogpaares teilgenommen hatte. Zitat, die Schuld der serbischen Regierung am Mord von Sarajevo. Zitat Ende. Zwar lässt das gestellte Thema das Wirken der Freimaurerei etwas zurücktreten, weil es sich mehr mit dem der serbischen Regierungsorgane selbst befasst, aber das Endergebnis bleibt das gleiche, da serbische Regierung und Freimaurerei an sich gleichbedeutend sind. Herr von Wiesner führt in dem Abschnitt Attentatsplan und Freimaurerei noch besonders an, Zitat, der im Herbst 1915 nach der Eroberung Serbiens vom Generalstabschef des Belgrader K&K-Generalgouvernements mit den Nachforschungen über das Wesen der Narodna Obrana betraute Nachrichtenoffizier hat durch Einvernehmen unterrichteter Personen und durch Einsichtnahme in Schriftstücke festgestellt, dass die lokalen Ausschüsse des Vereins Narodna Obrana Geheimsektionen hatten, in denen mehrere, insbesondere aber deren Abteilungen für Äußeres mit der Belgrader Freimaurerloge Probratrim, also Blutsbrüder, in enger Fühlung standen und von dieser sowie ihrem Obmann, dem Minister AD und Universitätsprofessor Svetomir Nikolajewitsch, Aufträge erhielten. Überdies weiß man, dass die Schwarze Hand schon kurz nach deren Gründung mehrere der Mitglieder ihres Zentralausschusses in die Belgrader Loge entsandte, darunter auch Tankosic. Zitat Ende. Der Mord am Erzherzog-Thronfolger ist allein Freimaurerarbeit. In Serbien förderte ihn auch Bruder Kronprinz Alexander in eigener Person. Er rühmte sich dessen im Auslande im trunkenen Zustande. Daneben standen freimaurerische Großbeamten der serbischen Großloge und dabei der ehemalige Ministerbruder Svetomir Nikolajewitsch. Der Verbindungsmann der Brüder Freimaurer in Serbien mit den symbolischen Großlogen Ungarns und anderen freimaurerischen Großmächten war Bruder Dr. Radoslav Kazimirovic. Über diesen sagte einer der Mordbuben, Bruder Kabrinovic, aus, Zitat, er ist ein Freimaurer, gewissermaßen eines ihrer Häupter. Er reiste gleich darauf, also nachdem die Verschwörer sich für das Attentat angeboten hatten, ins Ausland. Er bereiste den ganzen Kontinent. Er war in Budapest, Russland und Frankreich. Ich wusste, dass derselbe die Reise im Zusammenhang mit unserer Angelegenheit unternommen und im Ausland mit gewissen Kreisen konferiert habe. Zitat Ende. Die Oberleitung der Ausführung lag in der Hand des Obersten im Generalstabe Dimitrovic. Er war Mitglied der Freimaurerei in Serbien, Mitglied der Narodna Obrana und Haupt jener am 18.02.1910 ins Leben getretenen Organisation. Er stand außerdem in Beziehung zu Major Sasley in London, dem russischen Militärattaché Artamanov und dem russischen Gesandten Hartwig. Er wurde später während des Krieges zum Tode verurteilt, angeblich wegen einer Verschwörung gegen seinen König, tatsächlich aber aus Staatsnotwendigkeit auf den Befehl Englands da er eines Tages im Unmut erklärt hatte, dass er beweisen könnte, dass England den Anstoß zum Morde des Erzherzogs Franz Ferdinand gegeben hätte. Die unsichtbaren Väter vernichten rücksichtslos die Mitwisser ihrer Schuld. Die rechte Hand des Obersten, Bruder Dimitrovich, war Major Bruder Tankusic. Und dieser benutzte wiederum den früheren österreichischen Staatsangehörigen Bruder Ziganovic. Beide waren, wie gezeigt, ebenfalls Freimaurer. Bruder Ziganovic unterwies die drei Mordbuben, Bruder Kabrinovic, Bruder Prinzip und Grabetz, in dem Gebrauch der Waffen und Bomben, rüstete sie mit diesen aus und ebnete ihnen den Weg nach Sarajevo. Auch Kabrinovic und Prinzip waren Freimaurer, Prinzip dazu noch Jude. Zitat: Bruder Kabrinovic erklärte bei der Vernehmung, in der Freimaurerei ist es erlaubt zu töten. Ziganovic sagte mir, die Freimaurer hätten Franz Ferdinand schon vor einem Jahre zum Tode verurteilt. Zitat Ende. Die Mordbuben wurden in Marsch gesetzt, als Bruder Kazimirovic von einer Reise aus Budapest zurückgekehrt war, also über die Reise des Erzherzogs bis ins Einzelne unterrichtet gewesen sein dürfte.